Erster Gott sprach zum zweiten Mal mit Jona, zweiter geh in die Stadt Nineve. Sag den Menschen dort meine Nachricht. Dritter Jona ging nach Nineve. Die Stadt war groß. Man ging 3 Tage hindurch. Vierter Jona ging einen Tag lang hinein. Er rief, in 40 Tagen zerstört Gott Nineve. Fünfter die Menschen glaubten Gott. Alle aßen nichts. Sie zogen Kleider für die Trauer an. Sechster der König hörte die Nachricht. Er zog Trauerkleidung an. Er saß im Staub. Siebter der König befahl, Menschen und Tiere dürfen nicht essen und nicht trinken. Achter alle sollten laut zu Gott rufen. Sie sollten keine bösen Dinge tun. Neunter vielleicht ändert Gott seine Meinung. Dann sterben wir nicht. Zehnter Gott sah ihre Taten. Er änderte seine Meinung. Er bestrafte die Stadt nicht.